Kundgabe 3396. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.1.1945. Gnadenfrist bis zum göttlichen Eingriff. Es wird noch eine kleine Weile dauern, bis Gott offensichtlich in Erscheinung tritt, bis sich der Kreislauf vollendet hat, bis die Stunde gekommen ist, wo das Maß voll ist an menschlichen Gräueltaten. Doch keine lange Zeitspanne wird vergehen, nur noch die kürzeste Frist ist euch Menschen gegeben, um euch abzusondern von jenen, die schändlich handeln vor Gott, weil sie sich am nächsten vergehen in der grausamsten Weise. Doch Gott lässet es bis zum Äußersten kommen, damit die Menschen doch noch erkennen lernen, wohin sie steuern. Denn erst diese Erkenntnis veranlasst sie, sich zu wandeln. Es ist jeder Tag bedeutungsvoll, denn er ist für viele Menschen der letzte. Er kann entscheidend sein für die ganze Ewigkeit. Für viele Menschen aber wird es nur noch wenige Tage geben, bis ihr zeitliches Ende gekommen ist. Und darum zögert Gott noch immer, wenngleich das Geschehen unaufhaltsam ist und sein Plan seit Ewigkeit festgelegt ist. Doch der Tiefstand der Menschen hat ihn schon viel eher heraufbeschworen. Die Lieblosigkeit der Menschen hat den Tag vorzeitig fällig gemacht, so dass ein jeder Tag noch ein Gnadengeschenk Gottes ist, das seine Langmut und Barmherzigkeit den Menschen noch zuwendet. Und so kann ein jeder Tag noch ausgewertet werden, und vielen Menschen ist die Gelegenheit geboten, sich zu wandeln, so sie nur guten Willens sind. Und darum werden sie unausgesetzt hingewiesen auf den göttlichen Eingriff, sowohl durch sein Wort als auch durch Gedankenaustausch der Menschen, die gedanklich von oben hingewiesen werden, auf das Kommende. Ein jeder kann Stellung nehmen zu dem ihm Vermittelten. Ein jeder kann über das Weltgeschehen sowohl als auch über das Ende dessen nachdenken, und nicht wenigen Menschen wird der Gedanke kommen an einen übernatürlichen Eingriff in das Weltgeschehen. Und er kann sich selbst Rechenschaft ablegen über seine Einstellung zu Gut und Böse. Es wird jeder Mensch gewarnt, direkt und indirekt. Und so er die Warnung beachtet, kann er Nutzen für seine Seele daraus ziehen. Denn dann wird er auch den göttlichen Eingriff als solchen erkennen. Er wird glauben lernen und gerettet sein, selbst wenn er das irdische Leben verliert. Und darum lässet Gott nicht vorzeitig seine Stimme ertönen, weil er zuvor noch Ohren öffnen will für seinen Ruf. Doch die gesetzte Frist kann nicht überschritten werden laut göttlicher Ordnung. Und die Menschen sollen damit rechnen, dass jeder Tag der Angekündigte ist, an dem er sich und seine Macht offenbart. Denn was er verkündet hat, das tritt unweigerlich ein, nur hält Gott die Zeit verborgen. Doch es wird der Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet und viel Unheil anrichtend an irdischem Gut. Und nur der wird ihn nicht fürchten, dessen Herz nicht mehr an irdischem Gut hängt, der sich Gott verbunden hat und sich von ihm überall und zu jeder Zeit beschützt weiß. Diesen aber gibt er den Auftrag, die Menschen unausgesetzt darauf hinzuweisen, dass er sich äußern wird, und sie zu mahnen, den rechten Weg einzuschlagen, der zu ihm führt, auf dass auch sie in der Stunde der Bedrängnis zu ihm flüchten und bei ihm Schutz und Hilfe finden. Amen.